Ich klopf den Staub von euren Schultern, denn das habt ihr euch verdient. Hier ist der Weckruf, den ihr bestellt habt, der Hokuspokus, den ihr liebt. Irgendeiner muss ja Schuld haben, ich stell mich gerne in euren Dienst. Ihr musstet schon genug warten, ihr wart auf Entzug, hier ist das Kokain. Jetzt bin ich ja hier. Ergriffen seid, weil hier gerade Wunder geschehen. Keine Rätsel mehr für Fragen, keine Zeit. Hier ist die Lösung kein Problem. Keine Zeit mehr für Bescheidenheit. Trag alles zur Schau, was glänzt und blinkt. Alles Liebes hat sich ausgeweint. Außer wenn ihr diese Lieder singt.